fest ist der Schritt, fest ist der Tritt. Links, hei, hei, wir jeder richten hin und so marschieren, man läuft in jedem Städtchen und davon träumt heut jedes deutsche Mädchen. Denn die Schwarze ist es und die Braune ist arm, hat was jeder heut gefällt und ist das Schönste auf der Welt. Die Braune ist arm, hat man jeder heute gefällt und ist das Schönste auf der Welt.